In der Auffassung Bachofens findet Julius Evola die Grundlage für eine spiritualistische Rassenbestimmung. Dem arisch-nordischen entspricht die hyperboreische männliche Einweihung, die von beiden Polen gekommen ist und die auch das vorchristliche Römertum mit einschließt. Dem semitischen entspricht demnach die mondhafte weibliche Einweihung. Julius Evola hat versucht, die faschistische Esoterik zu schaffen, aber Mussolini war nicht Hitler und er war auch kein Eingeweihter. Rom war durch den christlichen Semitismus von oben bis unten umgekrempelt worden. Leider kannte der Begründer der Urgruppe Hitler nicht persönlich, noch entdeckte er den Schlüssel zu dessen Esoterik. Einzig und allein bei einem solchen Mittelpunkt höchster Kraft hätte er seine Visionen, seine Vorstellungen verwirklichen können, wenn auch erst nach Beendigung des Krieges. Denn nichts ist bisher in endgültiger Form beendet. Wir halten es für nötig, es auszusprechen. Julius Evola, der bedeutendste italienische Denker unserer Zeit, der tiefste, hat sich auch nicht über die Grenzen hinwegsetzen können, die ihm seine römische Geburt und seine Bewunderung für René Guénon auferlegten, dem er übrigens weit überlegen war. Der Baron Julius Evola versteht Hitler nicht und hat auch den esoterischen Hitlerismus letztlich nicht begreifen können. In der metaphysischen Auseinandersetzung zwischen der germanischen Weltanschauung und der römisch-lateinischen verbleibt er meines Erachtens bei letzterer, obwohl doch polare hyperboreische Zusammenhänge vorhanden sein dürften, die sie beide an jene Säule des Nordens, die Himmel und Erde vereint, binden kann. Man braucht nur die Namen der römischen zu ändern und zu denen der griechischen zurückzukehren. Apollo ist Abraxas und ist Luzifer. In seinem Pathos und seinem formalen Stil ist Evola germanisch, aber er kommt nicht darüber hinweg, weil er sich nicht an die Männerbünde anzuschließen vermag, die der Ursprung des deutschen Ritterordens und der SS-Divisionen sind. Er hat seinen Bestrebungen, das Römertum als dem Germanischen entgegengesetzte Kraft neu zu beleben, nicht ein für allemal entsagen können. Für Mussolini waren die Germanen die Barbaren des Tacitus. Julius Evola erzählte mir, dass Mussolini ihn rufen ließ, weil er wünschte, dass er der lateinische Rosenberg werden sollte, als Gegengewicht gegen den germanischen Rosenberg. Dann erklärte er mir, dass sein politisches Ideal weder faschistisch noch narzisstisch, sondern konservativ in Stile Metternich sei. Das sind die Worte Evolas 30 Jahre, nachdem er bei einem nordamerikanischen Luftangriff auf Wien gelähmt wurde. Für die Jugend der Welt jedoch, einschließlich der italienischen, für die Jugend der Gegenwart und den ihr noch verbleibenden wenigen Jahren der Zukunft gibt es keine Möglichkeit zur Fortsetzung ihres gerechten, echten Kampfes, es sei denn, es geschehe auf der Grundlage des esoterischen Hitlerismus. Denn nur in ihm und nirgendwo anders wird die hyperboreische Überlieferung des goldenen Bandes in der polaren Rasse und Weltanschauung, im Geistigen, im Geiste des rechtsdrehenden Hakenkreuzes und in der körperlichen Gegenwart Hitlers als Verkörperung des Mythos, seiner Rückkehr und Wiederverkörperung fortgesetzt. Es ist klar, dass die Stellungnahme Evolas in diesem Falle nichts zu tun hat mit dem esoterischen Hitlerismus und auch nichts mit dem großartigen luziferischen Versuch der SS, den Übermenschen ein völlig anderes Wesen zu schaffen, was durch eine nietzscheanische Umwertung aller Werte, eine Verwandlung des Virya, eine Mutation des Helden in Divya, den Sonnenmenschen, ein göttliches, unsterbliches Wesen bewirkt werden soll. Sie hat nichts zu tun mit den äußersten Anstrengungen, wie sie niemals vorher derart gründlich und derart endgültig unternommen worden sind zur Erschaffung einer mythischen Gemeinschaft, eines philosophischen Volkes oder eines arischen kollektiven Unterbewusstseins, um mit Jung zu sprechen, eines kämpferischen Ordens Eingeweihter, um dem Kali-Yuga der Beilzeit ein Ende zu setzen und in das goldene Zeitalter, die Heilzeit, zurückkehren zu können. Etwas derartiges ist sonst nirgends zu finden, weder bei Metternich noch im monarchischen Ghibellinismus Evolas oder bei jeder Art verbalistischen Traditionalismus und Neutraditionalismus Guenons, der sich magische und heilige Begriffe, die der Aurea Catena, dem goldenen Band, eigen sind, wie hyperboreisch, sonnenhaft, tantrisch und so weiter angeeignet hat, die durch ihren dauernden Gebrauch aber an Sinngehalt zu verlieren beginnen. Die spanischen katholischen Karlisten nennen sich Traditionalisten und auch die konservativen Politiker meines Landes, die Hispanisten und so weiter, legen sich diesen Namen bei. Das ist nicht das goldene Band. Es bezieht sich im Wesentlichen nicht auf den esoterischen Hitlerismus mit ihrem großartigen Versuch, den Menschen dieser Erde umzuwandeln, das goldene Zeitalter wieder herbeizuführen, die Welt der Giganten, des Gottmenschen, des ganzen Menschen, des Sonnenmenschen. Es hat auch nichts mit dem italienischen Faschismus zu tun, ebenso wenig mit dem deutschen Narzissmus, wie er sich äußerlich als Massenbewegung darbietet. Man wird feststellen können, dass der Begriff Narzissmus hier fast keine Verwendung findet. Das steht einzig und allein in Beziehung zum esoterischen Hitlerismus, der höchsten, ausschließlichen Ebene dieser hyperboreischen Einweihung und zu den geheimen Rangstufen der SS, die heute wohl untergetaucht sind, in Erwartung des richtigen Augenblicks für das Wiederaufleben auf allen inneren und äußeren Ebenen der offenbarenden Kundgebung, in Gleichzeitigkeit in einem endgültigen, explosionsartigen Aus-, ja Aufbruch. Die männliche, sonnenhafte, nordische Weltanschauung ist individualistisch und hierarchisch, weil sie, wie gesagt, auf der Grundlage der Männerbünde beruhend heldisch ist. Die weibliche, lunare, semitische Weltanschauung ist matriarchalisch und gemeinschaftsgebunden gleichmachend. Für die Mütter sind alle Söhne gleich, aber nicht alle können Helden sein. Der Held ist in der semitisch-mondbestimmten Anschauung das schwarze Schaf, eine Anschauung, die unmittelbar zum Kommunismus führt, in dem der heroische Sinn des Lebens keinen Platz hat und in dem das heute verlangte Opfer immer für ein niemals kommendes besseres Morgen verlangt wird, wie im Christentum. Und das alles, um des Gestaltlosen des Kollektivs, des Herdenmenschen, der patriarchischen Zahl, der Millionen von Spermatozoiden willen, die sich ohne Namen und ohne Zahl vermehren. Und am Ende des Weges droht die schreckliche Bürokratie, die Sklaverei. Die Demokratie, die sich an dem Begriff durchschnittlich begeistert, an der mittelmäßigen Information, die den Standard im Gegensatz bringt zu jeder Art von Größe, gegen jede dionysische und schöpferische Ursprünglichkeit.